Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursaleen. Alles ook met Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit darauf den Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Liebe Geschwister, Al-Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud und Tirmidhi überliefern folgenden Hadith über Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Er berichtet, dass einige Ansar den Gesandten Allah sallallahu alayhi wa sallam anbettelten. Und so gab er ihnen. Dann bettelten sie ihn wieder an und er gab ihnen noch mehr. Als er nichts mehr hatte, sagte er, was auch immer ich an Gutem habe, so werde ich es nicht vor euch verstecken. Wer aber enthaltsam ist, den macht Allah zum Enthaltsamen. Oder anders übersetzt, wer sich in der Enthaltsamkeit übt, den macht Allah zum Enthaltsamen. Und wer sich in der Unbedürftigkeit übt, den macht Allah reich. Und wer nach Geduld strebt, den macht Allah geduldig. Allah hat niemandem ein weitreichenderes Geschenk gegeben als die Geduld. Dieser Hadith wird von Abu Sa'id al-Khudri überliefert. Er selbst war ein Sahabi, auch sein Vater war ein Sahabi, der in der Schlacht von Uhud gestorben ist, radiallahu ta'ala anhu. Abu Sa'id al-Khudri ist ein Beispiel für jemanden, der als Jugendlicher schon den Islam auf Schultern getragen hat. Jemand, der den Islam vorangebracht hat, denn er gehört zu denen, die viele Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam beliefert haben. Und er gehört zu den Jugendlichen. Warum? Weil er in der Schlacht von Uhud im dritten Jahr, liebe Geschwister, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn nicht mitgenommen zur Schlacht. Und sondern erst im fünften Jahr, nämlich in der Grabenschlacht, hat erst der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn zugelassen, dass er mitmacht. Radiallahu ta'ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Aus diesem edlen Hadith, liebe Geschwister, ergibt sich einiges, unter anderem der folgende Wesenszug des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar, dass er alaihi salatu wasalam jemand war, der keine Armut fürchtete. Er war jemand, der freigebig war. Er war jemand, der niemals Nein gesagt hat, wenn man ihm etwas gebeten hat. Und diese Sache ist so unglaublich, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie Al-Qadi Iyad rahimahullah ta'ala uns analysiert hat, er sagte, das ist sein Charakter, obwohl er nichts vorher gelernt hat, nichts vorher studiert hat und obwohl er vorher keine Erfahrung gesammelt hat mit anderen Völkern oder ähnliches, obwohl er niemals vorher ein Buch gelesen hat, denn er konnte gar nicht lesen und schreiben, und das alles weist darauf hin, dass er höchst vernünftig war und ein großes und starkes Verständnis hatte. Liebe Geschwister, aus diesem Hadith zeigt sich eine sehr wichtige Angelegenheit. Und zwar, dass man als Muslim, bevor man zu einer Sache aufruft, versucht, selbst Vorreiter in dieser Angelegenheit zu sein. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dadurch, dass er gegeben hat, er wird gefragt und er gibt, wird gefragt, bis er nichts mehr bei sich hat. Und dann sagt er den Leuten, die sollen sich in Enthaltsamkeit üben. Was soll man noch mehr machen? Er hat gar nichts und die anderen haben jetzt etwas. Und jetzt gibt derjenige, der nichts mehr hat, den anderen einen Vortrag, die etwas bei sich haben. Besser kann man es sicherlich nicht umsetzen. Ebenso aus diesem Hadith ergibt sich eine sehr schöne Angelegenheit. Und zwar, dass es viel effektiver ist, den Menschen etwas beizubringen und zu lehren, wenn eine bestimmte Situation sich ergeben hat, wie die Situation, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht erstmal den Leuten, nachdem sie haben ihm etwas gebeten, sie haben ihm Spenden gebeten, er hat nicht erstmal den Leuten einen Vortrag gehalten über die Enthaltsamkeit und über die Geduld, sondern er hat erstmal sallallahu alaihi wasallam ihre Bedürfnisse befriedigt, er hat ihnen erstmal das gegeben, was sie brauchen, damit sie keinen Hunger haben, damit sie nicht mehr arm sind, damit sie nicht mehr bedürftig sind. Und danach, nachdem sie sich beruhigt haben, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen das gegeben, was sie wirklich brauchen, nämlich ein Medikament für ihre Herzen. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem edlen Hadith hat nicht nur den armen Menschen angesprochen, indem er ihm gesagt hat, er soll sich in Enthaltsamkeit üben, sondern er hat auch den reichen Menschen angesprochen. Denn er, sallallahu alaihi wasallam, er hat ja dieses Eigentum bei sich gehabt und trotzdem hat er es hergegeben. Und dadurch hat er Da'wah gemacht mit den armen Menschen und mit den reichen Menschen, sowohl mit den Worten als auch mit den Taten. Ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Charaktereigenschaften, zu denen er aufgerufen hat, mit dem Glauben an Allah azza wa jall und mit der Religiosität des Menschen verbunden. Denn eine Person kann freigebig sein, eine Person kann geduldig sein, aber wie ist es nicht das Gleiche, ob ich freigebig und großzügig bin wegen den Menschen oder ob ich freigebig und großzügig bin für Allah Azza wa Jal. Und das ist, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith geschafft hat. Ebenso, als wir den Hadith gehört haben, ist uns eine Sache aufgefallen. Wer sind denn diese Personen, die zum Propheten gegangen sind sallallahu alaihi wasallam? Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu sagt uns nicht, welche Personen das gewesen sind. Und das beweist, liebe Geschwister, dass ein Muslim die Sünden und die Fehler und die schlechten Eigenschaften seines gläubigen Bruders zudeckt und niemals aufdeckt und niemals seinen Bruder bloßstellt. Und was für einen Sinn würde es für uns machen, wenn wir die Namen dieser Sahaba radiallahu ta'ala anhu kennen würden? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam der Überlieferer hat uns nicht mitgeteilt und es bringt uns auch nicht viel mehr, diese Namen zu kennen. Aus diesem Hadith lernen wir, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Anordnungen, die Anordnungen Allahs azza wa jal, sofort umsetzt. Wenn er gefragt wird, er gibt sofort her. Warum? Weil Allah sagt im Koran al-Karim, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Das heißt sinngemäß, und was den Bettelnden angeht, so fahre ihn nicht an. Das heißt, weise ihn nicht zurück, sondern gib ihm das, was er verlangt. Und das hat er gemacht, sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Liebe Geschwister, dieser Hadith beweist, dass man, um diese Charaktereigenschaften zu bekommen, Enthaltsamkeit, dass man unbedürftig wird den Menschen gegenüber und dass man Geduld hat, dieser Hadith zeigt, dass man sich daran üben muss und es nicht reicht, dass man einfach nur, wie gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala darum bittet, sondern wenn es darum geht, dann übt man sich darin. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Menschen in dieser Situation auch diesen Ratschlag mitgegeben. Viele von uns sind schwach. Viele von uns, geben wir es zu, sind sehr schwach. Sobald sie provoziert werden, sobald sie verärgert werden, explodieren sie und werden wütig und ihr Kopf läuft rot an und sie verlieren, wie heißt es, sich und sie verlieren ihr Gesicht und sie schreien und ähnliches. Warum? Weil man sich nicht in Geduld geübt hat und das Schlimmere ist dann auch noch, wenn man sich entschuldigt und sagt, ich bin halt so oder wir sind so oder rechtfertigt das mit seiner Herkunft oder mit etwas Ähnlichem. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in diesem Hadith, liebe Geschwister, uns mitgeteilt und erlaubt indirekt, dass man betteln darf, wenn man tatsächlich dazu gezwungen ist. Wenn man das wirklich braucht, dann darf man den Menschen auch betteln. Ansonsten grundsätzlich darf man das nicht machen und soll man auch möglichst vermeiden, ein armer Mensch soll möglichst vermeiden, diese Sache in der Moschee zu machen. Denn manche Gelehrte wie die Hanabila, manche von ihnen, sie sagen, das ist verabscheuungswürdig, das heißt, es ist makruh. Und andere, manche Hanafiya sagen sogar, dass es haram ist, andere Menschen anzubetteln in der Moschee, das heißt, ihnen Geld zu bitten oder ähnliches. Und ansonsten, wenn man aber zum Spenden aufruft, das ist kein Problem, solange es nicht diesen Bettelnden dann gegeben wird und dann anderen Menschen, oder solange der Bettelnde nicht darum gebeten hat, so wie der Prophet es selbst gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, als einmal arme Menschen in der Moschee waren, hat er die Sahaba dazu angespornt, etwas zu geben. Es gibt zahlreiche Begebenheiten, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Charakter, diesen Charakter, das heißt, dass er spendabel ist, dass er freigebig ist, präsentiert hat und gezeigt hat. Und das war einer von ihnen. Und wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich euch noch andere vortragen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch Geduld geben und uns zu freigebigen, großzügigen Menschen machen, den Geiz aus unseren Herzen entnehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns einen Teil dieses Charakters des Propheten sallallahu alaihi wasallam zuteil werden lassen. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad.